Verkaufswiderstände abbauen. Wenn Sie hier hören, dass im Verkauf Widerstände und Einwände des Kunden etwas ganz Normales sind, dann ist das für Sie sicher nichts Neues. Und dass Kaufwiderstände kein schlechtes Zeugnis für Ihre Arbeit als Verkäufer sind, sondern unter Umständen sogar auf das Gegenteil hindeuten, ist inzwischen auch weitgehend bekannt. Nichtsdestotrotz möchte ich an dieser Stelle beide Punkte noch einmal ausdrücklich unterstreichen. Kaufwiderstände sind eine Selbstverständlichkeit in jedem Verkaufsgespräch. Und sie sind kein Zeichen dafür, dass Sie Ihre Verkaufsarbeit nicht gut machen. Doch auch wenn Einwände und Widerstände als Normalfälle zu betrachten sind, ist es wichtig, sich mit ihnen auseinanderzusetzen und Methoden zu erarbeiten, um mit ihnen angemessen und erfolgversprechend umzugehen. Denn einerseits bieten sie ihnen viele Gelegenheiten, das Verkaufsgespräch positiv zu beeinflussen und ein wenig zu steuern, andererseits darf man die Gefahren oder Schwierigkeiten, die mit Einwänden verbunden sind, auch nicht unterschätzen. Wer in einem Verkaufsgespräch die Chance, einen Einwand des Kunden gut zu beantworten, verpasst, verhindert dadurch nämlich auch schon mal einen Abschluss. Aus diesem Grund ist es durchaus angebracht, sich eingehender mit dem Thema zu beschäftigen und auch den Ursachen und möglichen Folgen von Einwänden bzw. Widerständen nachzugehen. Einwände sind grundsätzlich nichts Negatives, weshalb sie auch kein Anlass sind, auf Konfrontationskurs zu gehen. Einwände sind vielmehr die Fragen des Kunden an den Verkäufer und an das Produkt. Und genauso sollte jeder Verkäufer Einwänden auch begegnen, mit einer positiven und vor allen Dingen konstruktiven Einstellung. Denn Einwände und Widerstände sind Ausdruck von Klärungsbedarf und diesen Bedarf zu erkennen und zu befriedigen ist letztlich genau die Aufgabe des Verkäufers. Und wenn der Kunde sieht, dass Sie auf seine Einwände entsprechend reagieren, wird er die konstruktive Atmosphäre des Gesprächs sicher zu schätzen wissen. Auf dieser Basis lassen sich Einwände und Widerstände dann im besten Falle sogar zu Argumenten umfunktionieren, zumindest aber können Sie sie zerstreuen und damit den Weg zum Verkaufsabschluss freimachen.